Barcelona Pandemie City. Die Straßen liegen in einem gräulich-gelben Herbstlicht. Der Himmel ist bewölkt. Auf den Fenstersimsen der leerstehenden Wohnungen im Zentrum nisten Tauben. Barcelona, Geisterstadt. Ein Rudel Obdachloser zieht mit beladenen Einkaufskarren zur Plaza Real. Zwei elegante Herren der Generalitat steigen aus einer schwarzen Limousine und betreten ihren Palast. Meinungsfreiheit steht immer noch auf dem riesigen Transparent am Balkon. In zwei Straßen haben 80 Geschäfte geschlossen. Ich hole mir einen Kaffee zum Mitnehmen. Die Augen der Kellnerin sehen traurig aus. Den Rest ihres Gesichts verhüllt eine Maske. Darüber trägt sie außerdem noch einen Plastikschirm. Ja, man müsse halt abwarten, sagt sie. Und solange man noch gesund sei, wäre es ja einigermaßen erträglich. Leute mit Protestplakaten kommen mir entgegen. Sie ziehen zur Plaza. Schluss mit den Schließungen! Wir gehen zugrunde! Und Politiker, ihr habt eure fetten Gehälter. Wir stehen vor dem Hunger. Barcelona, Pandemie City. Von der Via Laietana dringt das Hupen eines Protestkonvois herüber. Es sind die Taxifahrer. Die Zeitungen melden Rekordwahlbeteiligung in den USA. Die Regierung verkündet die neuen Covid-Zahlen. 400 Tote, 10.000 Neuinfizierte. Der Schreier vor dem Rathaus ist auch heute wieder da. Libertad, Libertad, wieder nennt er die Namen. 10.000 Russen und 100 Tote, ein katalanischer Geheimdienst. Und Putin übernimmt die Auslandsschulden der separatistischen Luftschlossrepublik. Trump erklärt sich in einer grotesken Show zum Wahlsieger, obwohl noch ausgezählt wird. Pandemie City, Barcelona. Im Radio höre ich, dass am Amazonas 20.000 Feuer brennen. 2.000 mehr als vor einem halben Jahr. Die Arktis schmilzt. Der Stadtstrand Nova Icaria ist voller Menschen in Badekleidung. Niemand trägt hier eine Maske. Langes Wochenende zu Allerheiligen. Todos los Santos. Willkommen im Niemandsland. Eine neue Sendung beginnt auf 91.4 FM, Contrabanda, ein freies Radio für alle und keinen. Es ist die Woche vom 2. bis zum 9. November 2020. We'll be right back. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Ausgerechnet um Bahnhof, einer Stichus, der andere. Zufällig filmreif, zu surrealem wirklich Wort zu sinn. Damals unzertrennlich, komplett die anscheinendste Glück. Da tät jetzt immer so bliebe, schon erstaunlich, wie es manchmal läuft. Und dann dat, aus heiterem Himmel, schön ich zu sehen, wie in der Linie, was mache die Kinder, ist alles okay, lacker zehn Jahre her, da wir uns gesehen haben, besser du freust mich, wie in mir. Ich komme schon klar. Zwischen Tür und Angel, der Bahnsteig und auch ein Blick. Was soll man groß sagen? Vor allen Dingen, noch all der Zick. Smalltalk und das Wort schon. Ich ruf an, dann schließ ich die Tür. Zeitlupe, Zeitraffer und ein Anruf, der wohl niemals passiert. So what? Wird er noch rennen können? Schön dich zu sehen, wie in den Linien. Was mache Kinder, ist alles okay. Locker zehn Jahre her, da wir uns gesehen haben. Besser du freust dich, wie in mir. Ich komme klar, irgendwie schlägt man sich durch. Wie es sei, ich komme schon klar. Besser man lud nicht ständig zurück. Wie in den Linien, was machen die Kinder? Ist alles okay? Lager zehn Jahre her, da wir uns gesehen haben. Leg auch mich bloß nicht, wie in mir je. Schön dich zu sehen. Schön dich zu sehen. Ja, Autokorso hier an der Via Laietana. Es ist der Mittwochmorgen. Und die Taxifahrer protestieren. Streiken kann man ja nicht sagen. Die sind froh über jeden Kunden, den sie kriegen, also protestieren sie jetzt. Die fahren also in einem riesigen Konvoi die Via Laietana runter. Ich nehme an, in Richtung Rathaus wird es gehen oder in Richtung Delegación del Gobierno. Und wie gesagt, es wird gehupt, es sind einige Sirenen am Heulen und das ist die Stimmung hier in Barcelona an einem regnerischen Vormittag im Herbst. Unter der Pandemie, unter den Restriktionen des Covid. Eine herbstliche Stimmung ein herbstliches Stimmungsbild aus der gräflichen Hauptstadt. Hier geht es aber richtig los, meine Damen und Herren. Und leider gibt es Leute, die denken, Trump hat gewonnen, aber es hat mit Trump nichts zu tun. Tschüss! Annahmen über die Stadt. In der Stadt leben Menschen. In der Stadt leben Hunde. Jedoch mehr Menschen als Hunde, angenommen, wer weiß. In der Stadt schlagen Herzen. Hier geht nachts so einiges. Den Bach runter und dann hinten links, sagen die Ratten. In den verschiedenen Teilen der Stadt sieht man das große, ganze Schlamassel. Manchmal kommen die Falschen unter die Räder. The streets are paved with gold, hier wie anderswo. In der Stadt leben Freunde deiner Eltern, die sagen, komm doch mal vorbei, die kennen dich noch von so klein auf. Die Geste, die sie dazu machen, ist absurd, so klein warst du nie. Väter und Mütter trennen sich in dieser Stadt und Väter gehen mit ihren Geliebten schick essen, weil Geliebte das so mögen. Mütter schneiden währenddessen die Köpfe der Väter aus den Fotoalben. Kinder beobachten diese Vorgänge und entscheiden sich gegen Familien. In der Stadt leben Menschen, ohne andere Menschen zu kennen. Jeder sieht aus wie der Erste. In dieser Stadt wartet man auf Jesus. In dieser Stadt wartet man auf Busse. Und die Bahn, wie immer und überall auf die Bahn. In dieser Stadt lebt einer, der aussieht wie einer, den ich kenne. In dieser Stadt war Goethe schon mal. Goethe fand's öde. In dieser Stadt schlagen Pulse und Rechte auf Linke ein und Lampen schwanken an Seilen quer über den Straßen. In dieser Stadt, da hat man auf Sand gebaut. Hier hat man gegraben und sich gefunden. In dieser Stadt stand man und schaute den Zügen mit den Juden hinterher, den schönen Mädchen mit den kurzen Röcken auf die langen Beine. Hier kam man heim und wurde nach den Jahren nicht wiedererkannt. Man hätte auch fortbleiben können. Von hier geht man fort. In dieser Stadt, da gibt es Straßen, die im Kreis verlaufen. Und es gibt Menschen, die auf Leitern steigen, um Sternschnuppen nachzusehen. Es ist heute Abend, 3 Jahre her, dass ich deine Droge bin. Es kommt dir vor wie 10 Jahre und mehr, eine Zeit leer und ohne Sinn. Dir war schon klar, was ne Nadel war, gerade mit Heroin. Passt du nicht auf, dann gehst du drauf, du wolltest nie mehr woanders hin. Und ich mach es wieder gut, und du weißt, dass ich's gut mach. Und du weißt jetzt, was du tust, wenn du mich in dein Blut machst. Ich blieb dir treu, du wolltest mich lassen. Ich machte deine ganze Welt nochmal neu und half dir, all dein Elend zu vergessen. Komm jetzt ins Bett, hier ist es warm, wir werden allein sein. Ist da noch Platz hier auf deinem Arm? Sonst geh ich auch gerne in dein Bein rein. Und ich mach es wieder gut, und du weißt, dass ich's gut mach. Und du weißt jetzt, was du tust, wenn du mich in dein Blut am Bahnhof mit irgendwem zu allen möglichen Zeiten. Du bist jetzt nicht mehr sehr gut anzusehen. Was sind schon Äußerlichkeiten für jemanden halten? We'll be right back. ich hatte noch Pläne. Du solltest Wunder sehen, auf die sonst kein Sterblicher von alleine käme. Du solltest dich kriechen, keuchen, kratzen, siechen und kotzen sehen. Du solltest deine Gläubiger für mich verpassen und dem Bettler Almosen aus der Mütze stehlen. Und ich mach es wieder gut und du weißt, dass ich's gut mach. Und du weißt jetzt, was du tust, wenn du mich in dein Blut machst. Wie immer aus Le Monde Diplomatique, an dieser Stelle ein Hörtext. Dieses Mal geht es um das Land der begrenzten Möglichkeiten. Heute ist Wahltag, heute ist Dienstag, der 3. November 2020, Election Day. Im Land der begrenzten Gleichheit von Desmond King. Ferguson, Missouri. Im August wurde der 18-jährige Afroamerikaner Michael Brown von einem weißen Polizisten erschossen. Im November entschied die Grand Jury, keine Anklage gegen den Todesschützen Darren Wilson zu erheben. Die Proteste erfassten schließlich das ganze Land, von San Francisco, Seattle, Los Angeles, über Chicago und unzählige kleinere Städte bis New York. Die Bilder des Aufruhrs gingen um die Welt und erschütterten den Mythos, mit dem Einzug Barack Obamas ins Weiße Haus sei der Rassismus in den USA überwunden. Die Tötung eines jungen Schwarzen durch einen weißen Polizisten ist in den USA nichts Ungewöhnliches. Nach Angaben des FBI waren 2013 von 461 gerechtfertigten Tötungen durch die Polizei ein Viertel der Opfer Afroamerikaner. Die Schwarzen machen allerdings nur 12% der Bevölkerung aus. Im Gefängnis ist das Missverhältnis noch krasser. Dort sind 38% der 2,2 Millionen Häftlinge Schwarze. Diese Zahlen bezeugen die sozioökonomische Schwächung der Afroamerikaner und die Neigung der Polizisten, vor allem sie, zu kontrollieren. Die in den 1960er Jahren endlich festgelegte Gleichheit aller US-Bürger, die Entstehung einer schwarzen Mittelschicht und schließlich die Wahl eines afroamerikanischen Präsidenten haben nichts daran geändert, dass es in den USA weiterhin eine starke Rassentrennung gibt. Die große Rezession von 2008-09 hat die Gegensätze noch verschärft. Weil Subprime-Kredite vor allem an Afroamerikaner und Hispanics vergeben wurden, waren diese mehr als Weiße von Immobilienpfändungen betroffen. Weil sie unsichere Arbeitsplätze hatten, verloren sie bei steigender Arbeitslosigkeit als Erste ihre Stelle. Nach Angaben des Bureau of Labor Statistics waren im August 5,4% der Weißen und 11,4% der Afroamerikaner ohne Arbeit. 2012 lag das Durchschnittseinkommen eines weißen Haushalts bei $57.000, eines schwarzen bei $33.321. Auch die räumliche Trennung gibt es noch. In den letzten 40 Jahren sei kaum ein überwiegend schwarzes Viertel überwiegend weiß geworden. Dagegen ein Drittel der weißen Viertel schwarz, erklärte der Soziologe Robert Sampson in Bezug auf Chicago, was auch für das ganze Land gelte. Ähnliches zeigt sich in den sozialen Beziehungen. Die Mehrheit der weißen US-Amerikaner gibt an, keinen schwarzen Freund zu haben, während die Afroamerikaner erklären, durchaus weiße Freunde zu haben. Die 1960er Jahre hatten andere Erwartungen geweckt. Nach jahrzehntelangen Protesten setzte die Bürgerrechtsbewegung wichtige Gesetze durch, wie den Civil Rights Act von 1964, der die Rassengleichheit in allen öffentlichen Räumen festschrieb und die Maßnahmen zur sogenannten positiven Diskriminierung, Affirmative Action, erlaubte. 1965 stattete das Wahlrechtsgesetz, Voting Rights Act, das Justizministerium mit mehr Vollmachten aus, um Wahlverfahren und Eintragungen in die Wählerlisten der Bundesstaaten zu kontrollieren. Fortan musste jede Abweichung von der Bundesregierung genehmigt werden. Das Bildungsgesetz, Higher Education Act 1965, erlaubte die Bewilligung zusätzlicher Subventionen für die ärmsten, überwiegend von Afroamerikanern bewohnten Schulbezirke. Auch der Fahrdienst wurde verbessert, damit auch schwarze Kinder in weiter entfernten Schulen und gemischten Klassen lernen konnten. Die Maßnahmen zur positiven Diskriminierung waren damals nicht als Almosen, sondern als Ausgleich für die historische Ungerechtigkeit gedacht. Die Reformen standen am Ende eines langen politischen Kampfes zwischen den Verteidigern der Bürgerrechte, überwiegend Demokraten, und deren Gegnern, mehrheitlich Republikaner. Die Grenze war jedoch durchlässig. In beiden Lagern gab es Vertreter beider Parteien. Konservative Demokraten, vor allem aus dem Süden des Landes, verteidigten die Rassentrennung, progressive Republikaner, wie der Gouverneur des Staates New York, Nelson Rockefeller, stellten sich ihrer eigenen Partei entgegen, um für mehr Rassengleichheit einzutreten. Heutzutage gibt es in der Frage der Rassentrennung zwei antagonistische Ansätze, die exakt den politischen Parteien entsprechen. Für die Demokraten kann nur eine zielgerichtete Politik die rassisch begründete Ungleichheit überwinden. Eine Haltung, die von Gewerkschaftern, Interessensvertretern von Minderheiten, aber auch von manchen großen Unternehmern geteilt wird. Beim obersten Gerichtshof plädiert etwa die von Obama ernannte Richterin Sonja Sotomayor für eine rassensensible Politik im Hinblick auf Arbeitsplätze, Bildung oder Wohnraum. Die Republikaner sind der Meinung, mit den Bürgerrechtsgesetzen sei jedes weitere Eingreifen des Staates zugunsten von Minderheiten überflüssig geworden. Da die Chancengleichheit garantiert sei, gehe es nur noch um individuelles, kein kollektives Streben. Als Präsident Reagan 1983 das Gesetz für einen Feiertag zu Ehren von Martin Luther unterzeichnete, das er zuvor erbittert bekämpft hatte, paraphrasierte er den Satz des berühmten Bürgerrechtlers, man müsse einen Menschen nach seiner Persönlichkeit beurteilen, nicht nach seiner Hautfarbe. Dieses Prinzip macht nun allein das Individuum für seinen persönlichen Erfolg verantwortlich. Das Erbe jahrzehntelanger Rassentrennung und Ungleichheit wird einfach negiert. Eine breite Koalition von Anhängern einer Politik ohne Rücksicht auf die Hautfarbe denkt so. Und sie hat in den letzten 30 Jahren ständig an Boden gewonnen. Im obersten Gerichtshof hat sie 5 der 9 Richter auf ihrer Seite. Die Entscheidungen der letzten Jahre zeugen davon. Im Juni 2009 gab das Urteil im Fall Ricky vs. DiStefano den 19 Feuerwehrleuten, 17 Weiße und 2 Hispanics recht, die geklagt hatten, weil sie wegen der positiven Diskriminierung zugunsten der Schwarzen nicht befördert wurden. Im Juli 2013 erklärte das Urteil Shelby County, Alabama, versus Holder, Artikel 5 des Wahlrechts von 1965 für ungültig, der die Bundesstaaten verpflichtete, vor jeder Änderung ihres Wahlgesetzes die Zustimmung der Regierung einzuholen. Auch die positive Diskriminierung an den Universitäten wird juristisch angefochten. Im Juni 2013 entschied der oberste Gerichtshof zugunsten der weißen Studentin Abigail Fischer, die geklagt hatte, weil sie von der Universität Texas abgelehnt worden war, während weniger qualifizierte Kandidaten, die Minderheiten angehörten, zugelassen wurden. Der Niedergang der positiven Diskriminierung hat bereits negative Auswirkungen. 2010 waren 74% der schwarzen Kinder in mehrheitlich von Schwarzen besuchten Schulen angemeldet. Das ist eine ähnliche Quote wie 1968, 77%, und weit höher als die von 1980, 62%. Als Obama 2008 für das Präsidentenamt kandidierte, sprach er mehrfach die Rassenprobleme an. Bei einer vielbeachteten Rede in Philadelphia plädierte er vor allem für ein gerechtes Strafjustizsystem. Er rief die Schwarzen dazu auf, ihre Forderungen mit den Bestrebungen aller Amerikaner zu verbinden, und erinnerte die Weißen an das Erbe der Rassentrennung und seine Folgen. Weniger sichtbar als in der Vergangenheit, aber dennoch real. Viele glaubten damals, er werde Maßnahmen zugunsten der Minderheiten ergreifen. In den 6 Jahren seiner Präsidentschaft umging er das Thema jedoch meistens, weil er von seinen Gegnern nicht beschuldigt werden wollte, Menschen seiner eigenen Hautfarbe zu bevorzugen. Eine der wenigen Ausnahmen war der Biergipfel im Juli 2009 im Weißen Haus. Damals lud Obama den afroamerikanischen Universitätsprofessor Henry Louis Gates und den weißen Polizisten James Crowley ein, um über Rassendiskriminierung zu diskutieren. Gates war beim Öffnen seiner Haustür von Crowley verhaftet worden. Der Polizist hatte den Professor für einen Dieb gehalten. Im Februar 2012 wurde der 17-jährige Afroamerikaner Trayvon Martin vom hispanischen Mitglied einer Bürgerwehr erschossen. Obama erklärte damals, er hätte mein Sohn sein können, oder anders gesagt, vor 35 Jahren hätte ich Trayvon Martin sein können. Es gibt nur sehr wenige afroamerikanische Männer in diesem Land, denen man noch nicht im Kaufhaus gefolgt wäre. Auch mir ist das passiert. Es gibt nur sehr wenige afroamerikanische Männer, die es noch nicht erlebt haben, dass sie über die Straße gehen und hören, wie die Autoschlösser klicken. Auch das ist mir passiert, zumindest bevor ich Senator wurde. Es gibt nur sehr wenige Afroamerikaner, die noch nicht die Erfahrung gemacht haben, in einen Fahrstuhl zu steigen und zu bemerken, wie die Frau gegenüber nervös ihre Handtasche umklammert und die Luft anhält, bis sie aussteigen kann. Das passiert oft. Nach dem Tod Michael Browns im August zeigte der Präsident weniger Anteilnahme und kam auch nicht nach Ferguson. Nach der Entscheidung der Grand Jury verurteilte er vor allem die Gewalt der Protestierenden. Gebäude in Brand stecken, Autos anzünden, Güter zerstören, Menschen gefährden, dafür gibt es keine Entschuldigung. Das sind kriminelle Handlungen. Ich habe nicht die geringste Sympathie für diejenigen, die ihre eigene Gemeinde zerstören. Unter Obamas Präsidentschaft sind die Rassenschranken keineswegs geringer geworden. Vielleicht eher im Gegenteil. Der Politikwissenschaftler Michael Tesler hat Meinungsumfragen seit 2008 ausgewertet und herausgefunden, dass bei Themen wie der Gesundheitsreform, der Berufung von Sonja Sotomayor oder Steuern die Meinung der Befragten ganz offensichtlich von ihrer Einstellung zu Obama und ihrer eigenen Hautfarbe abhängen. Im März 2012 sprachen sich bei einer Umfrage in Maryland 56% der Afroamerikaner gegen das Gesetz für die Homo-Ehe aus. 39% waren dafür. Im folgenden Monat äußerte sich der Präsident zugunsten des Gesetzes. Daraufhin waren 55% der Afroamerikaner dafür, 36% dagegen. Gleichzeitig sank die Zustimmung bei den Weißen. Themen, die bisher nichts mit der Rassenfrage zu tun hatten, werden unter Obama nun offensichtlich damit verknüpft. Diese politische Polarisierung macht die Rückkehr zu einem ehrgeizigen Programm gegen Rassentrennung und Diskriminierung sehr unwahrscheinlich. Die Fortschritte der Jahre 1965 bis 1975 wurden durch die Zusammenarbeit der beiden großen Parteien und eine breite öffentliche Unterstützung möglich. Heute lehnen die Republikaner jede staatliche Intervention ab. Sie stellen 28 von 50 Gouverneuren und dominieren die Parlamente der meisten Bundesstaaten sowie beide Kammern des US-Kongresses. So können sie alle Maßnahmen blockieren, die Minderheiten bevorzugen würden. Lediglich lokale Initiativen sind denkbar. In New York fördert Bürgermeister de Blasio den sozialen Wohnungsbau, der Schwarze und Weiße zusammenbringen soll. In Minneapolis konnte durch eine kluge Neuaufteilung der Schulbezirke die Rassentrennung in den Schulen vermindert werden. Die aktuellen Demonstrationen haben gezeigt, dass solche Maßnahmen nicht ausreichen. Aber sie zeigen auch, dass es eine politische Basis für weitreichendere Reformen gibt. Desmond King ist Professor an der Universität Oxford und mit Roger M. Smith Autor von Still a House Divided, Race and Politics in Obama's America, Princeton 2013. Aus dem Französischen von Claudia Steinitz. Deutschland, dein Atem kalt. Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 182. No pasarán. Pasaremos. 19 de junio de 1933. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios. ¡Es por la España! Gustav Regler, der sinnvollste Sieg. So begann die Schlacht von Guadalajara im März 1937. Die päpstlichen Italiener erschienen in beträchtlicher Anzahl. Als ich den Bericht bekam, fragte ich mich, wie viele meiner Offiziere ich wohl über die immense Gefahr aufklären durfte. Ich fuhr in ziemlicher Geschwindigkeit von Madrid in Richtung Osten und fügte die einzelnen Meldungen zu einem Gesamtbild zusammen. Eine Division Littorio, eine Division Schwarzhemden, zwei Spezialbrigaden, eine spanische Division, eine deutsche Einheit, 36 Kanonen pro Division. Kann ein gewaltiger Spuk werden. Plötzlich überlief es mich kalt. Unsere deutschen Männer hatten nur 3 Kanonen. Wir brauchten also wohl des Himmels Schutz. Aber war Gott nicht auf der anderen Seite? Nein, nur der Papst, rief ich. Befehlen? Fragte der Chauffeur, mein sonst so stiller Jesus Hernandez, den ich nur Jesus nannte. Ist schon gut, Jesus, sagte ich. Ist schon gut. Wir hielten am Kilometerstein 74. Torija, das Felsennest, lag hinter uns. Vor mir trafen sich die Straßen aus dem Osten. Die eine kam von Sigüenza, die andere lief nach einem Knick über die Hochebene von Brijuega. In beiden Städten war der Feind. Auf beiden Straßen rückte er vor. Was war getan worden, ihn aufzuhalten? Ich stellte fest, dass alle versammelten Küchen kein Feuerholz hatten, dass die Internationalen auf ihren Posten waren, die Spanier aber debattierten, dass noch kein Feldtelefon gelegt war. Es war nichts Erschreckendes. Unsere Schlachten hatten bisher so begonnen, mit Anarchie. Dilettanten waren wir alle, Russen, Spanier und Internationale. Aber an dieser Schlacht nun musste uns mehr liegen. Hier ging es sichtlich gegen Formationen des Duce und des deutschen Führers. Es gab politische Probleme pikanter Art und das eine Problem, für das man mich Kommissar nannte und nicht Kommandant. Ein Afrikaner kam auf mich zu, einer vom Garibaldi-Bataillon. Ich erkannte ihn. Er war in Abessinia, dessen Vater von Mussolinis Truppen gehängt worden war. Er grüßte und sagte, während er mit seiner flachen Hand über seine Kehle fuhr, «Mio giorno!» Ehe mir ganz aufgegangen war, was er meinte, war er in Richtung Brijuega verschwunden. Aber seine Geste alarmierte mich. Genau das durfte nicht passieren. Hier unterbrach und änderte Ideologie alle militärischen Überlegungen. Es war zu unterscheiden zwischen Offizier und Mannschaft, zwischen dem Duce und seinen Truppen. Gegen sie gewinnen, nicht ihnen die Hälse abschneiden. Deshalb waren wir hier, deshalb war ich gekommen. Die neuen Grenzen zu zeigen, die alten aufzuheben. Die Revolution der Idee, der wahre Bürgerkrieg in seiner großartigen Neuheit. Den Feind zersetzen, die Phrase entlarven. Schöpfung der Humanität mitten im Morden. Ich telefonierte aus dem halb zerschossenen Stabshaus mit Madrid. Die italienischen Kommissare waren schon in voller Tätigkeit. Sie würden mir die gedruckten Flugblätter zur Billigung in einer Stunde per Motorrad herausschicken. Ich war unbeherrscht vor so viel Spannung. Wie lange hatte ich auf einen solchen Augenblick gewartet? Ich antwortete in heller Erregung. Billigung? Alles ist de antemano bewilligt. Schick die fertigen Packen. Imprimatur, Imprimatur, Imprimatur. Mit besonderer Freude schrie ich das kirchliche Wort der Druckerlaubnis in das Telefon. Dann begann das Drama der Flugblätter. Für Tage kämpfte ich mich durch all seine menschlichen und traurigen Phasen. Ich erinnere mich, dass ich 9 Tage kaum schlief. Es fiel Schnee auf die beiden Straßen. Es fiel Schnee auf das befestigte Schloss von Ibarra, vor dem unsere Franzosen und Italiener lagen. Es fiel Schnee auf die Mauern am rechten Flügel der Front, wo unsere Polen sich sprungweise vorarbeiteten. Unter weißbeladenen Büschen, in den Löchern der Mauern, an den Parktüren lauerten Maschinengewehre. Aber noch schwiegen sie. Erst sollten die Lautsprecher ihre Botschaft in die kalte Luft werfen und Herzen entzünden. Ich sah die schwarzen Trichter in den weißen Bäumen. Nun sprach der Erste schon. Ich stand direkt darunter, 100 Meter vor dem Schloss Ibarra, und hörte mit fast wehem Herzen die Botschaft von Garibaldi an die Männer des Duce. Italiener, Brüder, Marschall Graziani, der Mann, den Sie die libysche Hyäne nennen, den das äthiopische Volk den Iperit-General taufte, ist von der Rache des martyrisierten afrikanischen Volkes gepackt worden. Er wurde bei einem Attentat schwer verwundet. Auch ihr da drüben, wenn ihr dort bleibt, seid in Gefahr. Der Hass Spaniens wird euch wegschwemmen. Brüder, Italiener, dieses Volk kämpft für seine Freiheit. Verlasst die Reihen seiner Feinde. Kommt zu uns. Wie Brüder werden wir euch empfangen. Wir, die Freiwilligen des Garibaldi-Bataillons. Eine Explosivkugel schlug auf die Mauer, wo ich mit den Franzosen auf die Wirkung der Botschaft wartete. Passt als Schlusspunkt, sagte Boursier, der junge Kommandant. Er sagte es mit solchem Grimm, dass ich Verdacht schöpfte. Was ist so Besonderes daran, fragte ich. Es ist ein Dumm-Dumm-Geschoss. Sie schneiden die Spitzen ab. Ich weiß, was ein Dumm-Dumm ist. Und wir antworten mit Liebesbriefen, höhnte Boursier. Dagel, sagte ich. Aber er merkte an meinem Fluch, dass er ins Ziel getroffen hatte. Ins Ziel? So schnell gaben die Garibaldi-Leute nicht auf. Der Lautsprecher räusperte sich wieder. Dann kam die klingende Sprache Dantes, ein Zitat aus der Rede Pacciardis, des Kommandanten, der gerade in Paris Waffen kaufte, in der Nacht aber schon zurückbeordert war, denn dies war der Augenblick, auf den er seit Jahren gewartet hatte. Nell'acqua della trincea, tragli, chianti, dei canoni, ci sorride un ideale di pace. Im Schlamm der Schützengräben, im Donner der Kanonen lächelt uns doch ein Ideal des Friedens. Die Italiener um mich weinten. Es war ein frohes Schluchzen. Das Exil war zu Ende. Wie anders konnten sie nun alle reden. Keine Polizei demütigte sie nun mehr. Keine Verleumdung kümmerte sie mehr. Sie waren gleiche Gegner. Es war nicht mehr, als ob die Füchse die fernen Trauben schmähten. Alle Verdrängung der Pariser Cafés war aufgehoben. Man konnte widersprechen, konnte sagen, was man wirklich dachte. Beweisen, dass man es ernst meinte mit den humanitären Idealen. Der Kampf setzte Grenzen, die bisher nur Polizei und Folter und Hunger gezogen hatten. Jetzt waren die neuen Götzen in Frage gestellt, das Imperium Romanum und das Dritte Reich. Hier, vor diesem schäbigen Schloss eines spanischen Granden, war die Grenze, und der Lautsprecher bewies es. »Ihr habt uns diese Chance verschafft«, sagte der Italiener Barontini zu Augusto, dem von uns allen geliebten langen spanischen Hauptmann. Augusto lächelte. »Es ist meine Ehre«, sagte er scheu und visierte über sein Maschinengewehr zu dem Schloss, aus dem Antwort kommen würde. »Wann, oh wann? Quien sabe?« Augusto glaubte nicht an Flugblätter. »Wenn alle wären wie du, Augusto«, sagte der Pole Janek, »dann könnten wir Internationalen abziehen.« Augusto lächelte und hob die Hand zum linken Flügel seiner Kompanie. Die jungen Truppen sprangen 20 Meter vorwärts auf die Kapelle des Schlosses zu. Ein MG hielt sie an, aber die Stürmenden waren schon wieder festgeklebt am Boden. Eine neue Meldung kam von den Italienern. »Augusto ist 30 Meter vor der Kapelle. Es ist Zeit, den Faschisten wieder Angst zu machen. Lautsprecher an!« Die Lautsprecher sangen ihr Lied. »Fratelli nostri!« Augusto war 10 Meter vor dem Schloss. Wer würde gewinnen, die Vernunft oder der Mut? Im letzten Sprung auf die Schlosstür traf Augusto die Kugel. Er griff sich ans Herz, öffnete den Mund, dann fiel er aufs Gesicht in den weichen Schnee. Die Landsleute schwiegen, sobald die Nachricht herumkam. Augustus Leute trugen den Toten zurück. Die ganze Kompanie begleitete die Träger. Sie weinten alle. Sie fragten nicht, wer an seine Stelle treten würde. Augusto war tot. Stand die Welt nicht still? Ich traf sie mit dem Toten auf der Straße nach Trijueque. Augusto schien noch länger zu sein unter dem Tuch. Ich hatte oft zu ihm aufgeschaut, wenn ich ihn instruierte. Nun beugte ich mich nieder, entblößte sein Gesicht und küsste seine Stirn, auf der geschmolzene Schnee lag. Die Träger schluchzten. »Von einem Italiener ermordet«, rief einer. »Caido, gefallen«, verbesserte ich. Vom Schloss schallten Mörser, ratterten Maschinengewehre, bellte dumpf eine Tankkanone. Die Schlacht war wieder in vollem Gang. Die Lautsprecher waren schamhaft verstummt. Der erste Tag des ideologischen Gefechts war eine Niederlage geworden. Aber ich gab nicht auf. Am nächsten Tag brachte ich die gelben Flugblätter zu den Polen, die sich über die Steinzäune vorarbeiteten. Kommissar Henri übersetzte die Texte. Wir hockten im Schnee am Rand des Brihuega-Kessels. Die Truppen protestierten aufgeregt. Henri übersetzte mir die Proteste. Warum hat bisher keiner Bomben auf Mussolini geworfen? Wenn die Italiener davor und so reif zum Überlaufen sind, warum schießen sie nicht ihre Offiziere nieder? Wir sind keine Halsarmee. Die Protestierenden waren alle Kommunisten. Zum Schluss wusste ich mir keinen Rat mehr, erinnerte mich aber an Gallos Technik. Ich sprang auf und sagte, das Verteilen der Blätter sei Parteibefehl. In der Nacht trugen sie die Flugblätter hinüber. Ich tat das Gleiche, zusammen mit den Italienern. Wir wickelten die Flugblätter um Steine. Schere schneidet Papier, Stein wetzt Schere, Papier wickelt Stein. War das nicht ein altes Kinderspiel? Wir warfen die Friedensbotschaften in die Gräben, wo die Soldaten Mussolinis schliefen, und schlichen zurück. Die zweite Nacht war ein Sieg geworden. Ich erzählte es Augusto, den wir am Morgen des dritten Tages beerdigten. Am dritten Tag rebellierte ein Teil der Italiener. Dafür waren sie nicht gekommen. Sie wollten Genugtuung für die Schmach des Exils, für all die Jahre in fremden Städten, wo es keinen Corso gab und wo man hässliche Sprachen sprach, wo man nur mit Emigranten diskutieren konnte und nicht mit seinesgleichen in Verona, Perugia, ach, der Nachmittag am Börsenplatz von Florenz und das Boccia-Spiel vor den Toren und der abendliche Wein in Roma Trastevere, alles weggenommen von dem einen Narren Mussolini. Und da drüben lagen nun seine Offiziere. »Lasst alle Mörser sie in Fetzen reißen!« »Mehr Kanonen her, damit die Evivas ihnen im Ohr verklingen. Flugblätter! Es hat wohl wahnsinnig geworden. Kann nur ein Literat erfinden.« Zum ersten Mal entdeckten sie, dass ich Schriftsteller bin. »Lasst uns Brihuega stürmen, mit dem Messer in den Zähnen. Denn heute Mittag haben sie Luigi gefangen. Luigi, den Lustigen. Was werden sie mit ihm tun in Brihuega?« Es war schwer, ich gestehe es, dagegen anzugehen. Aber wieder halfen mir die Kommunisten. Sie erklärten, dass der Feind am Nachgeben sei. Tatsächlich ließ am Nachmittag das Feuer von Ibarra nach. Die Lautsprecher bekamen die Oberhand. »Fratelli nostri!« Unsere Sprecher legten mehr Schmelz in ihre Stimmen. Wir waren alle voll Hoffnung, bis dann, am verregneten Abend, eine Patrouille auf Luigi stieß. Er lag in einer Furche, nah bei einem eilig verlassenen Zelt des Feindes. Seine Handgelenke hatten Folterspuren. Alle Zähne waren ihm ausgeschlagen. Er war kaum zu erkennen, aber die Garibaldi-Leute wussten, es ist Luigi. Sie weinten nicht. Aber wenn ich an diesem dritten Abend, das in den Löchern von Brihuega, hinter den Mauern von Ibarra, in den Furchen der Äcker und in den Grotten des Dorfes Fuentes alle von Luigi sprachen, mit neuen Flugblättern gekommen wäre, hätte ich den Hohn erleben können, den nie ein Kommissar ungestraft erlebt. Vielleicht hätten sie mich mit Handgranaten beworfen. Ich wartete also und half Luigi begraben. Dann winkte aus einem Fenster von Ibarra ein rotes Tuch. Als es bemerkt wurde, hielten wir alle den Atem an. Und als kurz darauf einige Schwarzhemden das Schloss verließen und auf den Tank im Gebüsch zukamen, sprangen die jungen Spanier wie erlöste Kinder auf und bestürmten die Überläufer, überschütteten sie mit Herzlichkeit, reichten ihnen Zigaretten. Es war ein Indianertrick. Plötzlich hämmerten die Maschinengewehre wieder und fegten das Feld der Versöhnung rein. Aber eine halbe Stunde später sah ich, wie aus dem gleichen Fenster des Schlosses wieder eine Hand nach dem roten Tuch zu greifen suchte. Ich riss den Feldstecher gerade noch rechtzeitig an die Augen, um zu sehen, wie die Hand sterbend zuckte. Ein Offizier hatte den vermutlich ernst gemeinten Wink eines zermürbten Soldaten mit einem Genickschuss korrigiert. Dieses Zucken gab mir die Kraft, die Schlacht in der Schlacht weiterzuführen. Noch mehr Lautsprecher wurden eingesetzt. Unsere Italiener entwarfen neue Texte. Sprechwagen wurden von Madrid bis dicht an die Front gefahren. Schauspieler beschworen die Leute des Duce. An ihren Stolz rührte man. Ihr Heimweh wurde aufgestört. Wie Kindern zeigte man ihnen die Gefahr, in der sie schwebten. Ritornare alle vostre case. Non dovete morire. Geht nach Hause. Ihr müsst nicht sterben. In derselben Nacht verließ der faschistische Kommandeur mit allen parteigebundenen Offizieren das Schloss. Er hinterließ einige Berufsoffiziere und Sergeanten, um die erschütterten Truppen zusammenzuhalten. Als er hinter den Ställen in die Nacht entwich, hörte er die Stimme Garibaldis. »Vi promissero la terre, vi damno la mort. Die Erde haben sie euch versprochen, den Tod bringen sie euch.« Wie eine schwarze Peitsche schlug die Stimme an seine Ohren. Seine Flucht war die Flucht von Kain. Der Schnee bedeckte in der Nacht alle Toten, unsere und die ihren, mit seinem gnädigen, sauberen Leichentuch. Am nächsten Tag siegten die Kommissare. Ich ließ die Internationale spielen. Sie konnte Katholiken drüben erschrecken. Sie konnte Faschisten wieder hart machen. Aber es schien mir, dass dem Reden endlich wieder Musik folgen müsse. Eine wortlose Botschaft. Und es musste ein Chor sein. Und er musste breit dahinfließen und aufrauschen wie eine Symphonie. Diesmal hatte das Lied, das mir in Russland zum Schrecken geworden war, wieder die Reinheit einer übermenschlichen Anstrengung. Es rollte aus den verborgenen Spezialwagen über die Ebene und über die bedeckten Leichen. Es drang durch die Schusslöcher der Schlosswand in den Talkessel von Brichwega, wo unser Sieg brodelte wie ein Fleisch, das zu zäh war. Ich erinnere mich mit Ergriffenheit, wie ich im Busch von Ibarra den jungen Weißrussen Mischka stehen fand. Er war von Paris gekommen und bei uns eingetreten, um sich die Rückreise nach Russland zu verdienen. Ich hatte ihn zum Adjutanten des Generals gemacht, ihn aber nach den Nachrichten über die Moskauer Prozesse warnen müssen, dass bei so viel Durcheinander seine Aussichten auf seine Zulassung zu Stalins Land sehr gering geworden seien. Er war intelligent und verstand, aber nun traf mitten in einem Meldegang die Arbeiterhymne an sein Ohr und alle seine Wünsche wurden wach wie eine große Wunde. Er stand da im Schnee, grüßte und lauschte. Ich sah Tränen sein junges Gesicht hinunterkullern und ließ ihn allein mit seinem Leid. Die Polen hatten kaum das Lied ihrer Partei gehört, als sie schon die Bajonette aufpflanzten und vorwärts stoben zu den Mauern hoch über Brichwega. Sie wollten nicht zu spät kommen. Barontini, der italienische Kommissar, dessen Kompanien den Beschuss der faschistischen Artillerie aushalten mussten, fluchte in seinem Unterstand, als ich gleichzeitig mit der Hymne in sein zitterndes Versteck hinuntersprang. Granaten beklopften die Höhle, die Hymne drang auf Windfetzen hinterher. »Theaterkrieg«, knurrte Barontini, »Massenmord von Freiwilligen mit Musikbegleitung«, er schnaubte verächtlich, »Erfindungen der Etappe«, ich sah ihn an, »Was heißt Etappe? Ich bin hier«, er schwieg. Eine Granate explodierte oben, die Treppe hinunter schluchte ein schwerer Körper, es war der Abyssinier. »Gurgel abschneiden«, sagte er und schickte sich an, wieder nach oben zu gehen. Diesmal packte ich ihn. »Keinen Gefangenen anrühren, hörst du? Alles Kameraden, verstehst du? Alle sind Abyssinier, hörst du?« Das letzte Wort beeindruckte ihn, ich fühlte es. Er wartete das Schwirren der Granatsplitter nicht ab und verschwand in der Hölle oben. Eine Stunde später gab Ibarra auf. Die Soldaten Mussolinis kamen zögernd, aber es war keine List mehr. Sie hielten alle die Hände erhoben. Die Kommissare untersuchten sie schnell nach Waffen. Dann durften sie die Hände wieder herunterlassen. Sie kamen in Scharen ins Stabsschloss. Wir zählten sie nicht. Lukács strahlte, dann deutete er auf die Italiener von Garibaldi. Die standen scheu vor den Gefangenen. »Ich habe fast das Gefühl, dass sie sich schämen«, sagte Lukács. »So verwirrt ist unser Jahrhundert«, dachte ich. Da drängte sich durch die Menge der Abyssinier. Er hatte einen Strick in der Hand, an dem zwei Italiener um das Handgelenk herum festgemacht waren. Er blieb vor mir stehen und grüßte strahlend. Ringsum lachte man. Sie gönnten ihm den Triumph. Selbst die Gefangenen lachten. »Bravo«, sagte ich und umarmte den Neger. »Und nun nimm ihnen auch noch den Strick ab.« Es war unser sinnvollster Sieg. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 182. Eine Niemandslandproduktion, 2020. Biografische und bibliografische Angaben. Ich verlasse den Text »Der sinnvollste Sieg« von Gustav Regler, 1958 entstanden, aus dem Buch »Das Ohr des Malchus«, erschienen bei Suhrkamp in Frankfurt am Main 1975. Ein paar Angaben zum Autor. Gustav Regler wurde 1898 in Merzig an der Saar geboren. Er absolvierte sein Philosophiestudium in München und Heidelberg. Ab 1929 war er in Berlin Mitglied der KPD. 1933 gelang ihm die Flucht nach Paris. Agitation gegen die Rückgliederung des Saargebietes an Deutschland. Reisen in die Sowjetunion. Ab Oktober 1936 war er in Spanien. Er war Politkommissar der 12. Internationalen Brigade. Im Juni 1937 wurde er bei Huesca schwer verwundet. Für eine Spendenaktion zugunsten der Spanischen Republik machte er eine Reise durch die USA. 1939 wurde er in Le Vernet interniert. Er äußerte Kritik an den stalinistischen Praktiken in Spanien und der UdSSR. Daraufhin wurde er aus der Kommunistischen Partei ausgeschlossen. 1940 gelang ihm die Flucht über die USA nach Mexiko. Gustav Regler starb 1963 während einer Reise in Neu-Delhi. Postum erschienen sind von ihm Juanita, Roman aus dem Spanischen Bürgerkrieg 1986, dann 1940 das Buch Garibaldi gegen Mussolini aus Der große Kreuzzug, Tagebuch 1937 aus dem Spanischen Bürgerkrieg, erschienen im Strömfeld Verlag Basel und Frankfurt am Main 1996. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás mi corazón en un barquito de vela. Me verás cruzar el puente en un barquito de vela. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. No pasarán, pasaremos. Dijeron generales, dijeron generales, mamita mía, haben uns verraten. Wer hat denn diese Herren? Wer hat denn diese Herren? Wer hat denn diese Herren, mamita mia, so schlecht beraten, so schlecht beraten? Madrid, dich wunderbare, Madrid, dich wunderbare, Madrid, dich wunderbare, mamita mia, dich wollten sie nehmen. Doch deiner treuen Söhne, Mamita mia, brauchst dich nicht zu schämen. Und alle deine Tränen, Mamita mia, die werden wir rächen. Und die verfluchte Knechtschaft, Mamita mia, die werden wir brechen. Marchaos invasores, mamita mía, a vuestra tierra. Porque el proletariado, mamita mía, cambió la guerra. die Katastrophen und kommentierten Meldungen vom heutigen Montag, dem 2. November 2020, für die Woche vom 2. bis zum 9. November des gleichen Jahres. Die erste Meldung kommt aus Frankreich. Frankreich will Organisation türkischer Faschisten verbieten. Paris. Die faschistische türkische Organisation Graue Wölfe soll in Frankreich verboten werden. Wie Innenminister Gérald Darmanin am Montag in Paris vor einem Parlamentsausschuss ankündigte, will das französische Kabinett das Verbot am Mittwoch anordnen. Die Grauen Wölfe seien eine besonders aggressive Gruppe, sagt Darmanin zur Begründung. Die Organisation gilt als paramilitärischer Arm der nationalistischen Bewegung MHP in der Türkei. Am Wochenende war in Dessine-Chapieu in der Nähe von Lyon an der Gedenkstätte für die Opfer des Genozids an den Armeniern im Osmanischen Reich mit nationalistischen türkischen Parolen beschmiert worden. Neben RTE, den Initialen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, stand auch Graue Wölfe an dem Gebäude. Frankreich hatte das Massaker an den Armeniern 2001 offiziell als Genozid eingestuft. Vor dem Hintergrund des Konflikts in der Südkaukasusregion Bergkarabach war es in Frankreich zuletzt zu starken Spannungen zwischen Armeniern und Türken gekommen. Die Türkei unterstützt in dem Konflikt das Nachbarland Aserbaidschan. Die Entscheidung zum Verbot der Grauen Wölfe fällt zudem inmitten des Konflikts zwischen Frankreich und der Türkei wegen der Mohammed-Karikaturen und der Köpfung eines französischen Lehrers durch einen Islamisten. Berlin. Mit Beginn des Teil-Lockdowns sind in Deutschland am Montag weitreichende Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Kraft getreten. Gastronomiebetriebe, Kultur- und Freizeiteinrichtungen müssen weitgehend geschlossen bleiben. Es gelten Kontaktbeschränkungen, die an die Anfangsphase der Corona-Pandemie im Frühjahr erinnern. Gastronomiebetriebe dürfen in den nächsten 4 Wochen lediglich Speisen und Getränke zum Abholen anbieten oder liefern. Wie viele dieser Unternehmen die Möglichkeit nutzen werden, sei noch völlig unklar, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, Thomas Lengfelder, am Montag. Die Lage sei katastrophal. Die Bundespolizei kontrollierte am Montag verstärkt auf Umsteigebahnhöfen. Bahnen im Berliner Berufsverkehr wirkten am Morgen indes nicht deutlich leerer als üblich. Mannheim. Einer Studie zufolge hat der gesetzliche Mindestlohn nicht dazu geführt, dass Beschäftigte von Unternehmen in die Selbstständigkeit gedrängt wurden. Nach der Einführung des Mindestlohns Anfang 2015 sank die Zahl der Soloselbstständigen ein Jahr später vielmehr um 7,4%, wie aus der am Montag veröffentlichten Untersuchung des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung ZEW und des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB im Auftrag der Mindestlohnkommission hervorgeht. Damit würden Befürchtungen entkräftet, dass Unternehmer ihre Arbeitskräfte in großem Ausmaß zur Selbstständigkeit zwingen würden, um den Mindestlohn nicht bezahlen zu müssen. Das erklärte ZEW-Experte Moritz Lupzig. Brasilien, die Brände im Pantanal halten an. Rio de Janeiro. Die schweren Waldbrände im brasilianischen Pantanal, einem der größten Binnenlandfeuchtgebiete der Welt, halten an. Das brasilianische Institut für Weltraumforschung, INPE, das Satellitenbilder auswertet, registrierte im Oktober 17.326 Brandherde. Das sind mehr als doppelt so viele wie im Oktober 2019, als die INPE 7.855 Feuer verzeichnete und die zweitmeisten nach 2015, 9.469, für den Monat Oktober in den vergangenen 10 Jahren. Die Brände im Pantanal wüten seit Monaten, obwohl die brasilianische Regierung das Abbrennen von Flächen im Juli per Dekret verboten hatte. Seit Mai ist das Militär im Kampf gegen die Flammen im Einsatz. Kritiker werfen dem faschistischen Präsidenten Jair Bolsonaro vor, ein Klima geschaffen zu haben, in dem sich Grundbesitzer zu immer mehr Brandrodungen ermutigt fühlen. Das Pantanal wird durch Landnahme für landwirtschaftliche Nutzung bedroht. Umweltschützern zufolge könne die Armee die illegale Zerstörung des Waldes nur kurzfristig eindämmen. Die Arbeit der von Bolsonaro geschwächten Umweltbehörden jedoch nicht ersetzen. Islamistischer Terroranschlag in Wien. Die Polizei nimmt 14 Verdächtige fest. Nach Hausdurchsuchungen hat die österreichische Polizei 14 Verdächtige festgenommen. Aktuell gibt es noch keine Hinweise auf einen zweiten Täter. Das Innenministerium in Österreich hat noch keinen Hinweis auf einen zweiten Täter beim Terroranschlag in Wien. Das gehe aus den bisherigen Ermittlungen und der Auswertungen von vielen der rund 20.000 Videos hervor, die die Bürger der Polizei zur Verfügung gestellt hätten. Das sagte Innenminister Karl Nehammer am Dienstag in Wien. Nach Hausdurchsuchungen im Umfeld des erschossenen 20 Jahre alten Attentäters seien 14 Verdächtige vorläufig festgenommen worden. Dem bereits wegen versuchter Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, das heißt dem Islamischen Staat, inhaftierten Mann sei es gelungen, die Behörden bei seiner vorzeitigen Entlassung über den Misserfolg seiner Deradikalisierung zu täuschen, so Nehammer. Es habe keine Warnhinweise über die Gefahr durch den 20-Jährigen gegeben. Inzwischen hat sich die Zahl der Verletzten nach der Terrorattacke in Wien erhöht. Es seien insgesamt 22 Menschen teils schwer verletzt worden, teilte Nehammer weiter mit. Bei dem nach Behördenangaben islamistisch motivierten Terrorangriff in der Wiener Innenstadt hatte der Schütze am Montag mindestens 4 Menschen getötet, bevor er selbst erschossen wurde. Dadurch, dass das Massaker in der Nähe einer Synagoge begann, muss man immer noch von einem antisemitischen Anschlag ausgehen. Das vom österreichischen Nazijäger Simon Wiesenthal gegründete Wiesenthal-Center in Paris weist in einer Stellungnahme auf mögliche antisemitische Motive hin. Neben dem Wiener Stadttempel sei auch ein koscheres Restaurant Ziel des bzw. der Attentäter gewesen. Die Synagoge war schon im August 1981 von der palästinensischen Terrorgruppe Abu Nidal attackiert worden und bekommt seither rund um die Uhr Polizeischutz. Die Regierung hat eine 3-tägige Staatstrauer beschlossen. Innenminister Nehammer forderte die Wiener Bevölkerung auf, wenn möglich zu Hause zu bleiben und vor allem die Innenstadt zu meiden. Bürgermeister Ludwig gab den Schulkindern unterrichtsfrei. Aus aller Welt trafen Solidaritätsadressen ein. Die Bundesregierung hält einen Sonderministerrat und trifft sich dann mit den Spitzen der Opposition. Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Berlin, bald Strafen für Corona-Leugner. Es geht um Verschwörungsideologien. Der Projektleiter der Corona-Notfallklinik in den Berliner Messehallen mit 488 Betten, Albrecht Brömme, fordert, Corona-Leugner juristisch zu belangen. Die gefährlichen Behauptungen dieser Aktivisten, die mit ihren wirren Verschwörungstheorien Millionen Menschen erreichen, müssen strafrechtliche Konsequenzen haben, sagte Brömme, ehemaliger Präsident des Technischen Hilfswerks. Er kann sich in bestimmten Fällen Strafen analog zur Leugnung des Holocaust vorstellen. Zum Teil seien die Personenkreise identisch. Es kann nicht angehen, eine jüdische Weltverschwörung oder Microsoft-Gründer Bill Gates als Erfinder des Coronavirus hinzustellen, sagte Brömme. Das ist kriminell. Die zweite Welle sei absehbar gewesen, kritisiert der Katastrophenmanager. Es ist mir unverständlich, warum nicht im Sommer bauliche Vorkehrungen getroffen wurden, die verhindert hätten, dass die Schüler nun bei offenen Fenstern unterrichtet werden. Thema Corona und Extremismus 2. Das Landeskriminalamt LKA Berlin ermittelt wegen einer Explosion, die Gegner der Corona-Maßnahmen ausgelöst haben könnten. Am vergangenen Sonntag zündeten Unbekannte in der Invalidenstraße einen selbstgebastelten Sprengsatz. Ein Zeuge hörte einen dumpfen Knall und sah eine Stichflamme im Bogengang eines Hauses. Verletzt wurde niemand. Am Tatort fanden Ermittler ein Bekennerschreiben, in dem die sofortige Einstellung aller Corona-Beschränkungen, der Rücktritt der Bundesregierung und Neuwahlen gefordert werden. Weitere Aktionen würden sonst folgen, heißt es in dem Schreiben. Der mit einem Brandbeschleuniger präparierte Sprengsatz enthielt einen Computerakku und mehrere Spraydosen. Zusammenhänge zu anderen gewalttätigen Aktionen mutmaßlicher Corona-Leugner, etwa zum Brandanschlag auf das Robert-Koch-Institut, würden geprüft, sagte ein Sprecher der Polizei. Im Landeskriminalamt ist die Abteilung für rechtsextremistisch motivierte Kriminalität für den Fall zuständig. Und jetzt die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD. Guten Abend, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Österreich trauert um Opfer des Anschlags in Wien. Bei einer Attacke nahe einer Synagoge wurden 4 Passanten erschossen, darunter eine deutsche Frau. Mindestens 22 Menschen wurden verletzt. Die Polizei erschoss den vermutlich einzigen Attentäter. Nach Angaben von Österreichs Bundeskanzler Kurz war der Anschlag eindeutig islamistisch motiviert. Er ordnete eine 3-tägige Staatstrauer an. Präsidentenwahl in den USA. Kurz nach Mitternacht öffnete in dem Dorf Dixwell Notch im Nordosten der USA traditionell das erste Wahllokal. Nach einem von der Corona-Pandemie bestimmten Wahlkampf zeichnet sich eine Rekordbeteiligung ab. In Umfragen liegt der Demokrat Biden vor dem amtierenden US-Präsidenten Trump von den Republikanern. Junge Union stimmt für Merz als CDU-Vorsitzenden. In einer nicht verbindlichen Abstimmung plädiert der CDU-Nachwuchs mit mehr als 51% für Friedrich Merz, teilte die Junge Union in Berlin mit. NRW-Ministerpräsident Laschet kommt mit knapp 20% nur auf Platz 3 hinter dem CDU-Außenexperten Röttgen. Bundesverwaltungsgericht macht Weg für Fehmarnbeltquerung frei. Mehrere Klagen von Umweltschützern und Unternehmen wurden abgewiesen. Damit kann die Kombination aus Auto- und Eisenbahntunnel zwischen Deutschland und Dänemark gebaut werden. Der Staatsvertrag beider Länder zu der Querung sei völkerrechtlich bindend, so die Richter. Nach dem schweren Erdbeben in der Ägäis im Westen der Türkei haben Einsatzkräfte ein weiteres Kind geborgen. Das 4 Jahre alte Mädchen war mehr als 90 Stunden verschüttet. Insgesamt sind bei dem Beben vom Freitag mehr als 100 Menschen in der Türkei und in Griechenland ums Leben gekommen. Das Wetter: morgen im Süden bewölkt und gebietsweise Regen, sonst ein freundlicher Mix aus Sonne und Wolken, in Küstennähe Schauer. 5 bis 12 Grad. Bald sollen wir alle neue Pässe bekommen, zumindest die Deutschen. Kritik an neuen Pässen ist groß. Geht es nach der Bundesregierung, gibt es in Deutschland bald neue Vorgaben für Pässe und Personalausweise. Das ergibt sich aus dem Gesetzentwurf der Regierung, der bald im Plenum des Bundestags erneut diskutiert werden soll. Neben biometrischen Lichtbildern sollen künftig auch für Personenausweise digitale Fingerabdrücke verbindlich vorgeschrieben werden. Vorher waren sie freiwillig. Die Gebühren für Pässe und Ausweise könnten sich dann um jeweils 6 Euro erhöhen, falls die Bürger ihre Passfotos direkt in den vor Ort aufgestellten Automaten fertigen lassen. Die Fotokabinen in den Behörden soll künftig die Bundesdruckerei zur Verfügung stellen. Private Anbieter werden dort abgelöst. Für die Umstellung veranschlagt der Bund 171 Millionen Euro an Mehrkosten. Kommunen und Opposition bezweifeln, dass der Gesetzesentwurf die entsprechenden EU-Vorgaben sinnvoll umsetzt. Die Bundesregierung zerstört ohne Not ein gut funktionierendes System, sagt der Grünen-Politiker Konstantin von Notz, Mitglied des Innenausschusses. Bis auf die Bundesdruckerei gibt es nur Verlierer dieser Reform, so von Notz. Ein Zugewinn an Sicherheit sei hingegen fraglich. Thema Rüstungsexporte. Die Grünen wollen angesichts neuer Provokationen der Türkei im Mittelmeer die bereits anlaufende Lieferung von deutschen U-Booten für Ankara noch stoppen. Über einen entsprechenden Antrag an die Bundesregierung soll das Parlament entscheiden. Zwar hatte die Bundesregierung die Rüstungsexporte an den NATO-Partner schon vor Jahren stark eingeschränkt. Die bereits 2009 genehmigte Lieferung von Komponenten für 6 U-Boote der Klasse 214 des Herstellers ThyssenKrupp Marine Systems und die Unterstützung durch eine milliardenschwere Hermes-Bürgschaft laufen aber weiter. Die Abstimmung im Bundestag ist für die grüne Opposition nicht ganz aussichtslos, da neben den Linken auch Teile der SPD Waffenlieferungen an die Türkei ablehnen. Es ist unverantwortlich, dass Deutschland an dem U-Boot-Deal festhält, während Präsident Erdogan den NATO-Partner Griechenland militärisch bedroht und im eigenen Land Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie ignoriert, sagt die Grünen-Sicherheitsexpertin Katja Keul. Corona-Kontrollen gibt es bald überall. Das rheinland-pfälzische Innenministerium zum Beispiel will mit zusätzlichen Kontrolltagen die Ordnungsbehörden der Städte auf Landkreise bei deren Corona-Maßnahmen entlasten. Dazu sollen verschiedene Einheiten der Landespolizei zusammengezogen werden, bis hin zur Wasserschutzpolizei. Also wer da etwa mit einem Boot über eine Kanalgrenze fahren will, der hat schlechte Karten. Die Beamten sollen dann mit Unterstützung von Bundespolizisten vorzugsweise am Wochenende landesweit prüfen, ob die Regeln der Verordnungen eingehalten werden. Am vergangenen Samstag haben bei einer solchen Aktion rund 250 Beamte bereits 540 Ordnungswidrigkeiten in Rheinland-Pfalz festgestellt, überwiegend Verstöße gegen die Maskenpflicht. Angesichts steigender Infektionszahlen sollen solche Sondereinsätze weiter verstärkt werden. Alles, was wir zum Kontrolleinsatz bringen können, werden wir auch zum Kontrolleinsatz bringen, sagt der Mainzer Innenminister Roger Levens von der SPD. Thema Fleischindustrie. Die Fleischlobby jubelt, dass das von Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD, geplante Gesetz zum Verbot von Werkverträgen und Leiharbeit in der Branche vertagt wurde. In einem internen Schreiben des Verbands der Fleischwirtschaft, VDF, heißt es, Abgeordnete der CDU-CSU hätten ihre Fraktionsspitze gedrängt, das vollständige Verbot des Fremdpersonaleinsatzes abzuändern. Die zahlreichen Gespräche mit Bund- und Landtagsabgeordneten haben somit Wirkung gezeigt. Auch der Wirtschaftsrat der CDU, so das VDF-Papier, habe sich in unsere Richtung ausgesprochen. Es sei zunehmend unwahrscheinlich, dass das Gesetz zum Januar 2021 in Kraft trete. Die Fleischindustrie jubelt also. Fleischindustrie und Zeitarbeitsfirmen versuchen, die Leiharbeit von dem geplanten Verbot auszunehmen, um etwa sogenannte Produktionsspitzen leichter abzudecken. Die SPD sieht in der Leiharbeit dagegen ein Einfalltor für die Fortdauer prekärer Arbeitsverhältnisse. Es sei in der Koalition vereinbart worden, in der Fleischindustrie aufzuräumen, sagt die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Katja Maast. Lobbyismus darf nicht siegen. Kommen wir auf den Milliardenskandal um die sogenannte Wirecard zu sprechen. Die Opposition aus Linken, Grünen und FDP fordert die Einsetzung eines Sonderermittlers, der die Kontakte des Wirecard-Konzerns zu Geheimdiensten etwa in Österreich und Russland untersuchen soll. Wir brauchen eine unabhängige Persönlichkeit mit umfassenden Ermittlungsbefugnissen, sagt Fabio De Masi, Linken-Obmann im Wirecard-Untersuchungsausschuss. Sein FDP-Kollege Florian Tonka erinnert an die Kontakte von Wirecard-Vorstand Jan Masalek zu ehemaligen Spitzenpolitikern und Beamten aus dem Sicherheitsapparat. Ein Sonderermittler könne klären helfen, ob deutsche Sicherheitsinteressen gefährdet wurden. Der Grünen-Obmann Daniel Bayerz erhofft sich davon eine Entlastung der Abgeordneten im Untersuchungsausschuss. Wir können uns dann auf die offensichtlichen Mängel der Aufsichtsbehörden und Versäumnisse der Bundesregierung konzentrieren. Einen Antrag haben die Oppositionspolitiker bereits gestellt. Allerdings benötigen sie hierfür die Stimmen der Koalitionsvertreter. Im Ausschuss sollen erst Sachverständige gehört werden. Ab Mitte November beginnen die Zeugenbefragungen. Eingeladen sind, Achtung, Kanzlerin Angela Merkel, Finanzminister Olaf Scholz, Ex-Verteidigungsminister Karl Theodor zu Rudenberg, den kennen wir noch, und der inhaftierte Ex-Wirecard-Chef Markus Braun. Werfen wir mal einen Blick in unser Nachbarland Polen. Da gibt es nämlich Massenproteste, die sich ausbreiten. Der Streit um das verschärfte Abtreibungsrecht hat sich zu einem landesweiten Kulturkampf ausgeweitet. Die nationalkonservative PIS-Regierung hat vergangene Woche einen Beschluss des Verfassungsgerichts herbeigeführt, der Schwangerschaftsabbrüche praktisch vollständig verbietet, selbst bei Vergewaltigungen. Hunderttausende protestieren seither, und zwar nicht nur in den liberalen Großstädten. Selbst in einzelnen der konservativen Gemeinden, die sich unlängst zur LGBT-Ideologie freien Zonen erklärt hatten, kam es zu Demonstrationen. Kirchengemäuer und Papstdenkmäler wurden mit Farbe beschmiert. Den Demonstranten geht es längst um mehr als Schwangerschaftsabbrüche. Die Nationalkonservativen haben gezeigt, wozu sie ihre Machtfülle einsetzen wollen. Über das Verfassungstribunal, das sie mit eigenen Leuten besetzt haben, konnten sie ohne gesellschaftliche Debatte und ohne Parlamentsbeschluss eine hochbrisante Grundsatzentscheidung durchsetzen. Das wird als Geste an die katholische Kirche verstanden, die PIS in den vergangenen Wahlkämpfen unterstützt hat. Doch obwohl mehr als 90% der Polen sich als katholisch bezeichnen, hat der Klerus bei vielen kein gutes Image. Die Priesterschaft genießt Steuerprivilegien. Im vergangenen Jahr hatte ein Dokumentarfilm über Missbrauchsfälle Furore gemacht. Es wirkt, als hätte PIS die Stimmung im Land falsch eingeschätzt. Neuesten Umfragen zufolge lehnen 73% der Polen die Verschärfung des Abtreibungsrechts ab. Nur 13% sind dafür. Es geht um islamistische Kämpfer in Syrien. Mittlerweile gibt es nämlich Prozesse. Seit Jahren bittet die syrisch-kurdische Selbstverwaltung die Europäer, ihre Bürger zurückzuholen, die für den islamischen Staat gekämpft haben. Passiert ist wenig. Deshalb nehmen die Kurden die Dinge nun selbst in die Hand. Im Januar oder Februar sollen erste Gerichtsprozesse gegen ausländische IS-Kämpfer beginnen. Als erstes gegen Schwedinnen, sagte Sprecher Siha Ali dem schwedischen Fernsehsender SVT. Andere Europäer sollen folgen. Die Prozesse werden nach syrischem Recht stattfinden, allerdings ohne Verhängung der Todesstrafe. Ein internationales Verfahren unter UNO-Ägide, wie von den Kurden vorgeschlagen, ist kaum möglich. Ihre Selbstverwaltung wird nicht anerkannt. Zudem müsste Damaskus zustimmen oder Moskau im UN-Sicherheitsrat. Auch so bleiben viele Fragen offen. Können Freigesprochene in ihre Heimatländer zurückkehren? Wo sollen Verurteilte ihre Haftstrafe verbüßen? Noch immer sind in Nordsyrien rund 90.000 IS-Anhänger in Haft, darunter etwa 13.000 Ausländer, die meisten Frauen und Kinder. Während die USA, Russland und einige zentralasiatische Staaten ihre Bürger abholen ließen, haben die Europäer nur wenige Frauen und Kinder zurückgebracht. Experten sehen in den überfüllten IS-Lagern nicht nur ein humanitäres Problem, sondern auch natürlich ein Sicherheitsrisiko. Inhaftierte könnten fliehen und sich wieder dem IS anschließen. Um das Problem zu entschärfen, griff die syrisch-kurdische Selbstverwaltung im Oktober zu einer drastischen Maßnahme. Sie gewährte eine Amnestie. Hunderte syrische IS-Anhänger, die sich wenig hatten zu Schulden kommen lassen, kamen bisher frei. Anderen wurde die Haftstrafe halbiert. Ich reibe mir die Augen, leg mich neben dir ins Bett. Barcelona-Nachrichten für die Woche vom 2. bis zum 9. November 2020. Barcelona, Pandemie, City. Neue und immer neue Restriktionen, Einschränkungen der Bewegungsfreiheit, Einschränkungen der damit verbundenen Grund- und Bürgerrechte müssen die Bürgerinnen der einstigen Fun City über sich ergehen lassen. Die Kurve der Neuinfektionen stieg in der vergangenen Woche kontinuierlich und näherte sich den Werten der sogenannten ersten Welle kurz vor dem ersten Confinamiento im vergangenen Frühjahr. Die Landesregierung Kataloniens hat nun eine Ausgangssperre verhängt. Ab 10 Uhr abends bis um 6 Uhr in der Früh darf sich niemand mehr auf der Straße aufhalten. Das Gesundheitsamt hat bekräftigt, dass die Schließung aller Restaurants und Kneipen aufrechterhalten bleibt. Lediglich der Thekenverkauf oder Türverkauf ist zulässig. Also, die Takeaway-Coffee-to-go-Kultur wird aufrechterhalten. Der sogenannte R-Wert, mit dem die Geschwindigkeit gemessen wird, mit der sich das Virus verbreitet, stand mehrere Tage auf 1,52. Das heißt, für 100 positive Virenträger werden 152 neue infiziert. Nun will man die Teletrabajo fördern, also auf Deutsch das Homeoffice, die Heimarbeit. Der Conseiller für Arbeit der Generalitat erklärte sogar, dass man die Zuhause-Arbeitsplätze als Pflicht auferlegen wolle, wenn das mit dem Funktionieren der Firmen vereinbar ist. Der Mann korrigierte sich allerdings sogleich und schob schnell nach, dass man natürlich nur Kompetenzen für die öffentlichen Betriebe und die regionale Verwaltung hierbei habe und nicht für Privatunternehmen. Ein paar aktuelle Meldungen aus der FC Barça-Krise. Auf hässliche Weise endete letzte Woche die Amtszeit des Präsidenten des FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu. Nur einen Tag nach seiner Ankündigung, den Vorsitz des Vereins nicht abgeben zu wollen und auch keine Wahlen für ein Misstrauensvotum gegen sich zuzulassen, wegen der Corona-Krise, gerade hatte nämlich die Generalitat die neuen Halblockdowns und die Beschränkungen verkündet, so hieß es dann offiziell, musste er auf starken politischen Druck von Seiten der Generalitat hin dennoch seinen Rücktritt verkünden. Man hatte ihm mit den Statuten gedroht. Wenn er keine Abstimmung für ein Misstrauensvotum zuließe, dann müsse er seinen Rücktritt einreichen. 19.380 Mitglieder hatten für ein Abhalten des Misstrauensvotums gestimmt, also über dem Minimum von 16.521, die laut Statuten des Vereins dazu nötig wären. Bartomeu wollte natürlich Zeit gewinnen, um die katastrophalen Finanzen des Clubs einigermaßen zu regeln und eine Art geordnete Übergabe der Macht vorzubereiten, wofür man den 20. und 21. März 2021 vorgesehen hatte, das heißt Neuwahlen dann. Damit ist es jetzt natürlich vorbei. Herr Ramon Besser schreibt in El País hierzu. Bartomeu hat eine Art Verschwörung gegen sich angemeldet und so eine Debatte angeregt. Währenddessen wird der Präsident der Wirtschaftskommission, Carles Tusquets, vorübergehend die Amtsgeschäfte übernehmen. Bartomeu habe lange Zeit in einer Parallelwelt gelebt, seit seiner Wahl 2015 genauer gesagt. Es gab da die Neymar-Krise, den sogenannten Barça-Gate-Skandal, den Rücktritt von 6 Vorstandsmitgliedern, die Schließung der Internetforen nach der Kritik an Piqué und Messi, die dort breitgetreten wurde. 2020 gab es nicht einen einzigen Titel für den Verein. Der Niedergang des sogenannten Tridente Messi, Neymar, Suarez bewirkte die spielerische Krise der Mannschaft. Die finanzielle Belastung durch astronomische Spielergehälter von 636 Milliarden kommt noch dazu. In all dieses Chaos hinein schlug die 8:2-Niederlage durch den FC Bayern noch wie eine Stinkbombe in ein Lazarett ein. 97 Millionen Euro Verluste sind bisher zu vermelden. Im Hintergrund lauert die Bank Goldman Sachs. die plant, über die Schuldenkrise der großen europäischen Clubs nun das Superfinanzmarktprojekt, die Europäische Superliga, gegen den Widerstand der UEFA ins Leben zu rufen. Bartomeus Überraschungskuh im letzten Moment, die Finanzen des Clubs über die Goldman Sachs Superliga garantieren zu wollen, stieß erwartungsgemäß auf Spott, Häme und natürlich harte Kritik. Nachwehen des Separatismusprozesses. Letzte Woche rückten die Mossos de Squadra wieder einmal ins Zentrum der Aufmerksamkeit aller Medien und aller interessierten Leute. Der Unternehmer und Puigdemont-Finanzier David Madi, rechte Hand von Artur Mas, wurde am Mittwoch verhaftet. Es bestehe der Verdacht auf Unterschlagung und Veruntreuung öffentlicher Gelder im Zusammenhang mit dem Abspaltungsversuch der katalanischen Führung vom Oktober 2017. Abgehörte Telefongespräche enthüllten, so die Guardia Civil, dass der Unternehmer Madi sich damit brüstete, die autonome katalanische Polizei zu kontrollieren. Er gab sogar Befehle an einzelne Politiker, Anweisungen und politische Parolen, Richtlinien zur Ausführung der Unabhängigkeit Kataloniens vor und aus. Auch strebte Madi die Gründung eines katalanischen Geheimdienstes an. Eine Unidad Clandestina der Gegenspionage, wie er es nannte. Zudem fantasierte die graue Eminenz des Separatismus mit der Idee, Russland um Hilfe zu bitten, sobald die katalanische Republik ausgerufen wäre. Die Rede war davon 10.000 russischen Soldaten. Eine Übernahme der katalanischen Auslandsverschuldung durch Putin und andere Delirien mehr. Interessant auch dieses berühmte Zitat mit den 100 Toten. Da hieß es, hätte man nur mehr Mut gehabt, mehr Mumm in den Knochen gehabt. Man hätte die ganze Plaza San Jaume bis runter zum Kolumbus-Denkmal mit 1 Million separatistischen Protestierer füllen können und da hätten sie schon ein Massaker begehen müssen von mindestens 100 Toten, um Puigdemont zu verhaften. Und dann hätte man die Republik gehabt. Die Staatsanwaltschaft mit Hilfe der Guardia Civil versucht nun aus all diesen Geschichten dem katalanischen Independentismo im Nachhinein noch einen neuen Strick zu drehen. Weiter heißt es, Madi und seine Leute steckten im Grunde hinter dem berüchtigten Tsunami Demokratik, eine Art separatistische Stadtteil-Guerilla, die durch spektakuläre Randale in den Straßen, wie das Verbrennen von Müllcontainern, das Werfen von Steinen, Sachbeschädigung, Farbbeutel, Schmeißen und so weiter bekannt geworden waren. Madi hatte angeregt, möglichst viele öffentliche Gelder an separatistisch orientierte Projekte und Unternehmen zu leiten, etwa die separatismusverherrlichende Berichterstattung von TV3, des regionalen katalanischen Fernsehens natürlich. Neue Meldung, Pandemie, City 2. Cierre perimetral ist das neue Wort der Stunde, Umkreissperre. Laut dem Ersatzpräsidenten Kataloniens, Pere Aragonès, wird Katalonien für 15 Tage von der Außenwelt abgeriegelt. Auch wird es Ausgangsbeschränkungen für Stadtteile geben und Gemeinden, zum Beispiel am Wochenende. Theater, Kinos, Fitnesszentren bleiben geschlossen. Auch soll wieder eine zahlenmäßige Beschränkung der Kunden im Einzelhandel eingeführt werden, das heißt, nur 30% dürfen in die Läden und Supermärkte. Nur der Erziehungssektor bleibt im Moment noch von Schließungen weitgehend verschont, doch gibt es auch hier schon, wie man inzwischen ja gewohnt ist, ständig sich widersprechende Erklärungen von den politischen Verantwortlichen. So erklärte die Regierungssprecherin Meritxell Budó am Mittwoch, dass die theoretischen Unterrichte bei den Abiturklassen und den Berufsschulen telematisch ablaufen würden. Sogleich erklärte danach der für Bildung zuständige Kollege Josep Bargalló, man wolle lediglich die physische Anwesenheit teilweise einschränken. Und so geht das immer weiter. Auch hat man weder Pläne noch ein Konzept für alle diese glorreichen Einschränkungen. Außerdem fehlt es an Computern, an Fachpersonal und an digitalen Unterrichtskonzepten. Auf meinem Monitor lese ich hier gerade die Nachricht, dass die Generalitat beschlossen hat, bis noch vor Weihnachten alle Schulen bzw. alle Schulkinder mit Laptops auszustatten. Barcelona, Pandemie, City 3. Guardia Urbana und Mossos de Squadra werden die Ausgangsbeschränkungen für die Bürger kontrollieren und notfalls auch Strafgelder verhängen. Besonders werden die Stadtgrenzen kontrolliert. Wir werden das mit Entschlossenheit, Pädagogik und Autorität machen, erklärte der Stadtrat für Sicherheit, Herr Albert Pache. Wir werden keine Situationen dulden, die ein Risiko für die Gesundheit der Bürger darstellen, wie öffentliche Saufgelage, Partys im Freien und Picknick in den Parks und am Strand. Wohnhölle, Barcelona. Wieder hat es eine Familie mit Kindern erwischt. Am Donnerstag wurde eine Familie im Viertel Ciudad Meridiana zwangsgeräumt. Der Sozialdienst der Stadt brachte die Familie mit 3 Minderjährigen zu einer Aufnahmestelle in der Calle Llacuna. Die Anti-Räumungsplattform Bürgerinitiative kam zu spät und fand im Morgengrauen eine verriegelte Tür vor. Doch schon am Nachmittag wurde die Wohnung erneut besetzt. Auch strömten zahlreiche Unterstützerinnen und Unterstützer der Besetzer hinzu. Die Polizei rief die Brimo-Brigade herbei, das sind die Brigadas Mobiles. Das gewaltige Polizeiaufgebot rief die Entrüstung der Anwohner hervor. Die Familie sei nicht gewarnt worden, erklärte Fili Bravo, Präsident des Bürgerschaftsvereins Ciudad Meridiana. Das Kinosterben in Katalonien und in der Stadt geht weiter. Die erneuten Zwangsschließungen aller Kinos der Stadt waren wie eine kalte Dusche für die Kinobetreiber und Kinofans. Camilo Tarazón, Präsident des katalanischen Kinoverbandes, ist kategorisch. Wenn Katalonien seine Kinos schließt, dann verliert Spanien zwischen 18% und 19% seiner Gesamteinnahmen aus dem Kinogeschäft. Seit Wochen verschiebe man die Neuvorstellungen wegen der unsicheren Lage. Er führte weiterhin aus, die Kinosaalbetreiber hätten ganz klar gezeigt, dass die Kinos sich bisher verantwortlich und allen Corona-Regeln entsprechend korrekt verhalten hätten. Es wären keine Fälle bekannt, bei denen sich jemand im Kino am Covid infiziert habe. Wir hängen wie ein angeschlagener Boxer in den Seilen, sagte Tarazón. Thema Randale in Barcelona. Ein Protestmarsch gegen die Covid-Beschränkungen der Generalitat endete am vergangenen Freitagabend in schweren Ausschreitungen in der Innenstadt von Barcelona. Mehrere hundert, meist jugendliche Protestierer, randalierten lautstark an der Plaza Sant Jaume vor dem Rathaus und vor dem Palau de la Generalitat. Unter den Protestierenden befanden sich zahlreiche Rechtsradikale, so der Direktor der Mossos de Squadra, die sich unter die Protestierer der Hotel-, Restaurant- und Fitnesscenter-Besitzer und Angestellten gemischt hatten. Auch Linksradikale von der CUP waren dabei und spontane Plünderer. Schon flogen Absperrgitter durch die Luft, Feuerwerkskörper wurden auf die Polizisten geworfen. Die zogen die Knüppel und trieben die Menge auseinander. Es gab zahlreiche Verhaftete. Berühmt geworden ist hier das Video, das durch die Medien ging, wo eine Gruppe von Jugendlichen das Sportgeschäft Decathlon aufbrechen. Einer springt da mit beiden Füßen voran in die Tür, in die Glastür und dann geht's rein und raus werden die Fahrräder geholt und die Elektroroller und ab damit. Rechte Parteien versuchten damit Politik zu machen. Zum Beispiel die rechte Partei Vox hat auf ihren Plattformen ein Foto gezeigt, wo die Plünderer sind und dann hat man junge Araber gezeigt mit Lacoste-T-Shirts, die sie angeblich geplündert hätten. Das Foto stammte aber von einem Werbekatalog, der Jahre vorher gemacht wurde und hatte mit diesen Plünderungen nichts zu tun. Pfui Teufel! Thema Monarchie und Alltag. Die Bürgerschaftsversammlung des Rathauses von Barcelona beschloss am Freitag, dem geflüchteten Ex-König von Spanien, Juan Carlos I., die 1992 verliehene goldene Ehrenmedaille der Stadt abzuerkennen. Der Vorschlag wurde von den Independentismo-Parteien ERC und Junts per Cat eingebracht und mit den Stimmen aller Independentismo-Parteien plus BCN en Común, der Bürgermeisterin Colau, verabschiedet. Alle anderen Parteien stimmten dagegen. Die Indepes allerdings funktionierten dann die Debatte um die Unwürdigkeit des Ex-Monarchen in eine antispanische Propagandashow um, wie üblich. Der Konzejal für historisches Andenken, Memoria Historica, Jordi Rabassa, erklärte: Der emerierte König Juan Carlos I. verdient diese Medaille der Stadt Barcelona nicht. Laia Bonet von der Sozialistischen Partei war der Meinung, die Rücknahme der Medaille müsse auf der Grundlage eines Gerichtsurteils erfolgen, nicht so. Und Paco Sierra von Ciudadanos hielt sogar eine Lobrede auf vergangene Großtaten des Königs, etwa beim Putsch 1981. Corona-Krise 3, Corona-Krise im Gesundheitswesen. Verzweifelt sucht die katalanische Landesregierung Personal für die Krankenhäuser, die sich alarmierend wieder mit Covid-Patienten füllen. Hierbei suche man aufgrund des Ärztemangels besonders unter pensionierten Ärzten und Medizinstudenten im letzten Semester der Uni. Jetzt rächen sich die brutalen Kürzungen der Generalitat unter Artur Mas in den Jahren 2011 bis 2015. 2680 Arbeitsstellen wurden im öffentlichen Gesundheitswesen weggekürzt. Die Zahl von 71.138 im Gesundheitswesen in Katalonien Beschäftigten sank auf 68.458. Es ist wie die Chronik eines angekündigten Todes, erklärte am Samstag Josep Maria Puig, der ist Generalsekretär der katalanischen Ärztevereinigung. Weiter sagte er: Man hat den Sektor präkarisiert. Und wenn man die auszubildenden Ärzte während einer Ausbildung misshandelt, dann gehen sie weg. Die Intensivstationen der Krankenhäuser haben sich wieder verstärkt mit Covid-Kranken gefüllt. 463 sind auf den UCIs hier in der Stadt. Sollte die Zahl 600 erreichen, dann haben wir ein Problem, erklärte ein Sprecher des Hospital Klinik von Barcelona. Thema Randale 2. Auch am Samstagabend war wieder Randale in vielen Städten Spaniens. Es ging um die Proteste gegen die Lockdown-Maßnahmen der einzelnen Landesregierungen. Barcelona, Madrid, Logroño, Santander, Burgos, Granada, Malaga und drei Städte im Baskenland waren die Orte von schweren Ausschreitungen. Besonders die rechtsradikale Vox-Partei heizt seit Tagen das Klima gegen die Antipandemie-Maßnahmen mit ihrem Trump-Sprechvokabular an. In Barcelona kam es am zweiten Abend in Folge zu Randale, Plünderungen und zahlreichen Sachbeschädigungen. Diesmal wurden 17 junge Männer verhaftet, darunter 8 Plünderer. Ich kam im tiefsten Winter zur Welt, hab dreimal genießt, mich müde gestellt. Der Vater war wütend, er wollte einen Sohn. Ich sah mich so um und wusste auch schon, von nun an geht's bergab. Anschließend hatte ich nicht viel zu tun. Man ließ mich wachsen und zwischendurch ruhen. Aber nach ein paar Jahren, da sprach man spontan: Du musst jetzt was lernen, der Ärger begann. Von nun an ging's bergab. Mit 15 hatte ich eine Idee. Ich wollte zum Theater, Mama sagte nee. Man hätte mich enterbt, doch wir hatten kein Geld. Und ich folgte dem Ruf auf die Bretter der Welt. Von nun an ging's bergab. Und alle fanden, ich hätte Talent. Und gaben mir Rollen, die's Programm nicht mal nennt. Doch der Star wurde krank, das war mir genehm. Und dann hat mich einer vom Film gesehen. Von nun an ging's bergab. Mal war ich die Brave, mal war ich der Bär. Mal war ich im Nerzen, mal ganz ohne Hemd. Amerika sprach, es sei ohne mich arm. Und ich hatte Mitleid und folgte dem Alarm. Von nun an ging's bergab. Jetzt war ich berühmt, war Hilde im Glück, kam freudig erregt in die Heimat zurück, bekam einen Preis und wurde verwöhnt, doch nach einer Pleite, da war ich verwöhnt. Von nun an ging's bergab. Erst war ich beleidigt, dann war ich verstört. Doch dann hat mich einer singen gehört. Ich hab ihn gewarnt, doch er sagte, ich muss. Und damit begann der neue Verdruss. Es war nicht meine Schuld. Ich bitte um Geduld. Estem escoltant Niemandsland. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. Es ist ein ganz normaler Tag hier in Barcelona, im Zentrum. Die Menschen sind wütend, mitten in der Pandemie gehen natürlich die Geschäfte der Spekulanten weiter. Es werden ganze Gebäude, ganze Häuser verkauft. Hier haben wir in der Calle Recomtal eine Protestversammlung von Anwohnern, Nachbarn und Menschen aus der Bürgerinitiative verhindern wir den Ausverkauf des Viertels. Und sie haben sich hier vor einem Gebäude versammelt und protestieren, El Barrio no se vende, das Viertel wird nicht verkauft. Gut, wir werden uns gleich mal annähern und versuchen, jemanden von den Aktivisten vors Mikrofon zu bekommen. Niemandsland 91.4 FM in Barcelona. Die Pandemie geht weiter, aber auch der Widerstand der Leute gegen den Ausverkauf ihrer Wohngebiete, ihres Wohnraums, unseres Wohnraums, hier im Zentrum der Stadt. Denn die internationalen Gaia-Fonds sind auf Schnäppchenjagd. Sie kreisen über den Geisterstädten und versuchen nun, im Zuge der Pandemie günstig an Immobilien ranzukommen, weil eben Leute verkaufen müssen, die pleite gegangen sind. Und hier werden Parolen gerufen, der Kampf geht weiter, was es auch immer kosten mag. Niemandsland és un programa en alemany de Contrabanda FM, 91.4, que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Cap venta fora del barri. Keinen Verkauf raus aus dem Viertel. Es scheint hier aber um einen konkreten Fall zu gehen. Ich werde mal gucken, ob ich jemanden vor das Mikro bekomme. Wir sind hier sehr massiv. ¿Puedo haceros una pregunta? Radio Contrabanda. ¿Esta protesta va contra alguna casa en particular que quieren vender? ¿Será esta? Quieren desahuciar a una familia. Ah, hay una familia que vive aquí. ¿La quieren desalojar? Sí. ¿Y será hoy? Okay. Sí, ahora. ¿Ahora mismo? Ah, vale, entonces me quedo un poco. Y entonces van a venir los anti-Avalots y con toda la... Bueno, estamos intentando que no, pero ahí se está negociando con la comitiva judicial y la propiedad. Vale. Pero bueno, tío, yo tampoco sé mucho del tema. Vale, vale. Pero tú me puedes decir de qué casa se trata, del número 14 aquí o qué. No, yo creo que es de aquí, pero no lo sé. Vale, voy a preguntar. Gracias, So, ich habe mich gerade mal erkundigt. Es geht um eine Räumung, eine Zwangsräumung. Befindet sich hier eine Delegation, die verhandelt gerade. Hola, ¿puedo hacerte una pregunta? Soy de Radio Contrabanda FM, aquí en Barcelona. ¿Qué casa quieren desalojar? Esta. Esta misma. El 9, la 9. la puerta 9. Ah, número 9, vale, vale. ¿Dónde está la chica? Sí, está ya la comitiva, pero y la ayuntamiento. Vale, ¿y los antiavalots también están ya al acecho? Están de camino. Vale, entonces me queda un poco, gracias. Vale. ¿Y de qué familia se trata? No, somos sindicatos, mira, esta familia está ya. Vale, gracias, Gut, ich habe gerade rausgekriegt, es ist die Nummer 9, die geräumt werden soll. In der Nummer 9 befindet sich eine Familie. Wir wissen noch nicht, ob diese Familie legal dort wohnt oder ob sie das Gebäude besetzt hat. Ich werde mal fragen. Soy de Contrabanda FM, una radio libre en Barcelona. Le quieren desalojar hoy. ¿Y en qué condición vive en esa casa? ¿Tiene ahí un contrato? Sí, ¿cuál es el motivo por el cual le quieren desalojar? Yo vivo aquí dentro de esta piso, es 13 años. ¿13 años? No estoy de acuerdo, estoy legal. Sí. Vale. El propietario quiere vender. Quiere echarme. Dejaste de pagar un mes, ¿no? ¿Cómo? Dejaste de pagar un mes que no pudiste pagar y te denunció. No, nunca, jamás, siempre... nunca, jamás. Hasta él denunciar. Se acabó el contrato. Sí. Vale, no, se acabó el contrato. Sí. Y entonces... Luego, él llamame para salir del piso y echarme fuera. Y dicho, no encuentra, porque viene el COVID, está el coronavirus, vengo de tantas cosas, yo paro de trabajo. Y he dicho, no, yo quería echarle en la calle. Y he dicho, pues, ¿yo qué hago? Ya, yo ¿Vive usted sola ahí o tiene hijos? Antes o... con mi hijo, mi hijo, pero ahora mi hijo vive solo y yo vivo aquí. Sí. Vale, pues... Él quiere vender. ¿Y es un fondo o es una persona privada? ¿Es un particular? ¿Lo sabemos? No, antes, bueno, de 13 años a una oficina, pero luego yo él entraría hasta. Vale, ahora no sabemos quién es. Ich habe mich hier ein bisschen durchgefragt und mittlerweile herausbekommen, dass es um eine Zwangsräumung geht, die eine etwa 50-jährige Frau betrifft. Sie erzählt mir, dass sie seit 13 Jahren hier legal zur Miete in der Wohnung Nummer 9 lebt. Sie heißt Saida und der Eigentümer will sie jetzt rausklagen. Er hat zwar Eigenbedarf angemeldet, doch sie haben bestätigte Informationen, dass die Wohnung zum Verkauf steht an einen internationalen Käufer. Contrabanda FM, una radio libre en Barcelona. ¿Usted quiere hablar con nosotros? Vale, gracias. Der offizielle Teil will nicht mit uns sprechen. Es handelt sich hier um Besitzer und einen Amtsrichter, der die Zwangsräumung bestätigen und durchführen muss. Es sind auch wenige, drei Polizisten sind vorhanden, die warten hier. Es sind aber keine von der Räumbrigade, die berüchtigten Anti-Avalots. Wir gucken weiter, dadurch, dass niemand mit mir sprechen will, werden wir mal sehen, wie das Ganze weitergeht. Ellos no quieren hablar. No quiere hablar. Bueno, pero tengo la frase, no queremos hablar. Ja, ein Tag wie jeder andere. Wir hatten ja vor Monaten schon die Statistik rausgegeben, wie viele Zwangsräumungen täglich in ganz Spanien stattfinden. Und jetzt natürlich hier in Barcelona. Jo! Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, um einen Film vorzustellen im heutigen Niemandsland. Der Film heißt Resistance. Wir wissen, das ist Widerstand und politisch gesehen beschreibt diese Resistance eine Epoche des französischen Widerstandes bzw. des Widerstands in Frankreich unter der Nazi-Okkupation. Eigentlich wisse er mit Kindern nicht viel anzufangen, sagte Marcel Marceau. Gespielt wird er von Jesse Eisenberg in dem Film Resistance. Aber er hat ein Talent, die Kinder zum Lachen zu bringen. Und das kann in Kriegszeiten überlebenswichtig sein. Das Widerstandsdrama des aus Venezuela stammenden Regisseurs Jonathan Jakubowicz, der Film lief am 5. November in Deutschland an, erzählt, wie der Pantomime Marceau ab 1943 dabei half, jüdische Kinder vor den Nazis zu retten und aus Frankreich in die Schweiz zu bringen. Dabei wird er auch mit dem Lyoner Gestapo-Chef Klaus Barbie, gespielt von Matthias Schweighöfer, furchteinflößend konfrontiert.